es würde doch Sinn ergeben, des Achtens von Gedanken und dessen Wegen, wie ein eigener Code, unser Kodex. Für Philosophie wird er stehen, hätten den Besitz ein Rolex. Wir wollen uns auf Ruhe besinnen, jedoch dort draußen tobt es. Der Geist der Friedfertigkeit, es lobt es. Bleibt uns die Zufriedenheit, ich wünsch ein frohes Fest. So viele zusammen, jedoch bleibt ein großer Rest. Ein Halbtoter in seinem Nest. Der Rest, der flog weg. Der Sinn der Geschichte, der dort steckt, wenn er einsam und trostlos verreckt. Achten aufeinander, ich dachte doch, auf mich achtet kein anderer. Auf der Suche nach dem Ziel, die Rumwanderer, schweifen sie einen sinnlosen Pfad. Landen sie nach so viel Suchen sinnlos im Grab. Schweifen sie einen sinnlosen Pfad. Landen sie nach so viel Suchen sinnlos im Grab. Ein Insekt in ihrem Gedärme rumschabt. Erst nach seinem Ende kommt es zu Tage. Dieses Insekt bestimmt in ihm seine Lage. Keine Frage, bleibt dann aus. Seine Haare waren ja auch schon zerlaust. Seine Kleidung war schon ewig zerzaust. Dieses Schicksal brach manchmal aus ihm raus. Besiegelt waren seine Tage, während er im Kreise rumirrte. Die Ecken, die letzten Strecken, was ihn verwirrte. Sie dachten, ey Alter, ist das irre. In der größten Ernte beschäftigte ihn die Dürre. Verrückte Schritte, es bedrückte sogar Dritte. Die Tücke der Hirten, die Lämmer opferten für etwas mehr Fleisch. Zugefüllt waren die Schatztruhen, so dass er sein Ziel nie erreicht. Es würde doch Sinn ergeben, des Achtens von Gedanken und dessen Wegen, wie ein eigener Code, unser Kodex. Für Philosophie wird er stehen, hätten im Besitz ein Rolex. Wir wollen uns auf Ruhe besinnen, jedoch dort draußen tobt es. Der Geist der Friedfertigkeit, es lobt es. Bleibt uns die Zufriedenheit, ich wünsch ein frohes Fest. So viele zusammen, jedoch bleibt ein großer Rest. Ein Halbtoter in seinem Nest, der Rest, der flog weg. Der Sinn der Geschichte, der dort steckt, wenn er einsam und trostlos verreckt. Achten aufeinander, ich dachte doch, auf mich achtet kein anderer. Auf der Suche nach dem Ziel, die Rumwanderer, schweifen sie einen sinnlosen Pfad. Landen sie nach so viel Suchen sinnlos im Grab. Schweifen sie einen sinnlosen Pfad. Landen sie nach so viel Suchen sinnlos im Grab. Ein Insekt in ihrem Gedärme rumschabt. Erst nach seinem Ende kommt es zu Tage. Dieses Insekt bestimmt in ihm seine Lage. Keine Frage, bleibt dann aus. Seine Haare waren ja auch schon zerlaust. Seine Kleidung war schon ewig zerzaust. Dieses Schicksal brach manchmal aus ihm raus. Besiegelt waren seine Tage, während er im Kreise rumirrte. Die Ecken, die letzten Strecken, was ihn verwirrte. Sie dachten, ey Alter, ist das irre. In der größten Ernte beschäftigte ihn die Dürre. Verrückte Schritte, es bedrückte sogar Dritte. Die Tücke der Hirten, die Lämmer opferten für etwas mehr Fleisch. Zugefüllt waren die Schatztruhen, so dass er sein Ziel nie erreicht.